Bilder. Jeder Ton ist dein Gesicht, wie verbotene Spiele als Konturen im Gegenlicht. Wahrheit oder Traumnacht, irgendwo allein im siebten Land, unerreichbare Nähe, zieht mich tiefer in den Bann, versuch nicht zu entkommen. Der Mond nimmt Stellung nur bei Flut, Sternbild fremde Sonnenmaß, nicht länger warten, nicht mehr länger warten auf dich. Und ich kann nicht länger warten, nicht mehr länger warten auf dich. Au! Schließt das gestern, jeder Weg ist vorgeplant. Roter Wellenlichtsignale zeigen mir, was mich befreit.